Johann Wolfgang von Goethe hat von der Stadt geschwärmt und Richard Wagner und Thomas Mann und Rose Ausländer. Venedig, das war und ist für viele Menschen, ob Künstler oder Nicht-Künstler, die Traumstadt, in der Schönheit und Verfall eine geheimnisvolle Verbindung eingegangen sind. Wie die Stadt entstanden ist, wie sie empfunden wurde und wie sie bis heute empfunden wird, das erzählt das kulturhistorische Feature von Alfred Paffenholz, das Sie jetzt hören. Die Geliebte des Auges, der Mythos Venedig, eine Reise durch Raum und Zeit. Ein Feature von Alfred Paffenholz. Warum eigentlich Venedig? Seit mehr als 40 Jahren reise ich in diese Stadt, die mich anzieht wie keine andere und die mir doch rätselhaft geblieben ist bis heute. Damit befinde ich mich in allerbester Gesellschaft. Ernst Bloch. Früh wurde die Stadt, nachdem sie aus der Macht von den Alpen bis zum Peloponnes und Zypern ausgeschieden war, als eine bunte Abgeschiedenheit geehrt. Früh auch die Nähe des venezianischen Karnevals zum Après-Nous-le-Deluge, ja zur Totenmaske, bemerkt. Früh auch die Verwandtschaft Venedigs zur Musik, diesem anderen Buntlicht zwischen Tag und Dunkel. So zeigt der Schein der Città Morta allerdings Realität an. Denn die Schönheit hat sich hier am Rand des Todes angesiedelt und trägt, mindestens seit 2 Jahrhunderten, seit dem besiegelten Untergang der venezianischen Größe, dessen Farbe. Georges Sand. Große violette Wolken durchqueren den Himmel über Venedig. Noch nie hatte ich Venedig so schön und so märchenhaft gesehen. Diese schwarze Silhouette, hingeworfen zwischen den Himmel und das glühende Wasser wie in ein Feuermeer, war eine der erhabenen Verirrungen der Architektur, die der Dichter der Apokalypse wohl auf den Stränden von Patmos schweben sah, als er von seinem neuen Jerusalem träumte und es mit einer schönen, am Vorabend frisch vermählten Frau verglich. Nach und nach verdunkelten sich die Farben, die Konturen wurden kräftiger, die Tiefen geheimnisvoller. Venedig bot den Anblick einer riesigen Flotte, dann eines hohen Zypressenwaldes, in den die Kanäle wie große silberne Sandwege eindringen. Johann Wolfgang Goethe. Diese Gondel vergleiche ich der sanft einschaukelnden Wiege, und das Kästchen darauf scheint ein geräumiger Sarg. Recht so. Zwischen der Wieg und dem Sarg wir schwanken und schweben auf dem großen Kanal sorglos durchs Leben dahin. Rose Ausländer. Venedig, meine Stadt. Ich fühle sie, von Welle zu Welle, von Brücke zu Brücke. Ich wohne in jedem Palast am großen Kanal. Meine Glocken läuten Gedichte. Mein Venedig versinkt nicht. Italo Calvino. Auf den Terrassen des Kaiserpalastes berichtete Marco Polo nach Sonnenuntergang dem Herrscher die Ergebnisse seiner Sendreisen. Siehe, nun habe ich dir von allen Städten gesprochen, die ich kenne. Da ist noch eine, von der du nie sprichst. Marco Polo senkte den Kopf. Venedig, sagte der Kahn. Marco lächelte. Wovon dachtest du denn, dass ich dir gesprochen hätte? Der Kaiser zuckte nicht mit der Wimper. Doch hörte ich dich nie den Namen aussprechen. Und Polo? Jedes Mal, wenn ich dir eine Stadt beschreibe, sage ich etwas über Venedig. Um die Eigenschaften der anderen zu unterscheiden, muss ich von einer ersten Stadt ausgehen, die inbegriffen ist. Für mich ist sie Venedig. Venedig als Urbild der Stadt, Das ist eine Vorstellung, die sich variantenreich durch den Roman Die unsichtbaren Städte von Italo Calvino zieht. Das Buch stellt eine Variation zu Marco Polos Reisebericht Il Milione dar. In Gesprächen zwischen dem venezianischen Entdecker Marco Polo und dem Tartarenkaiser Kublai Khan entwirft Calvino eine Vision der Welt. In Porträts von 55 fiktiven Städten, die der Händler und Seefahrer aus Venedig, dem Großkhan, mit eindringlicher Imaginationskraft beschreibt, entsteht so etwas wie das Fantasiebild der Stadt an sich. Dieses Gebilde hat in der Beschreibung, die der Seefahrer dem Tartarenkaiser gibt, keinen Namen und keinen Ort. Erst auf den kritischen Einwurf des Kublai Khan, er, Marco Polo, verberge ihm doch etwas, gibt der Venezianer den Namen seiner Stadt preis. Die Scheu, Venedig beim Namen zu nennen, hat einen Grund. Marco fürchtet, das ganze Venedig auf einmal zu verlieren, wenn er von der Stadt spricht. Sind die Bilder des Gedächtnisses erst einmal mit Worten festgelegt, verlöschen sie. Wir wissen heute, dass seit etwa 50.000 Jahren Menschen auf der Erde leben. Seit rund 5.000 Jahren bauen sie Städte und leben in dieser Siedlungsform, die zur Grundlage unserer zivilisatorischen Entwicklung geworden ist. Die Vorstellung, Urbild der Stadt schlechthin zu sein, teilt Venedig mit Jerusalem. So verschieden beide Städte auch sind, gibt es doch einen Zusammenhang zwischen ihnen, einen geistesgeschichtlichen, einen theologischen Zusammenhang. Die mittelalterlichen Legenden um die Entstehung Venedigs weisen erkennbar biblische Bezüge auf. Auf den Ratschluss Gottes hin ist Venedig entstanden, heißt es, wie zuvor nur Jerusalem, die Stadt Davids und Salomons. Folgerichtig ist für Venedig zunächst mit dem Bau der Kirchen in noch unbewohnter Landschaft begonnen worden. Daraus ersieht man, dass Venedig durch Gott errichtet wurde, heißt es in einer der frommen Legenden. Zum Vergleich, in der Bibel, im Psalm 86, wird von Jerusalem gesagt, der Allmächtige hat die Stadt erbaut. Venedig wird als das neue Jerusalem begriffen. Folgt man dem italienischen Kunsthistoriker Ennio Concina, dann ist die Stadtgründung Venedigs gebauter Triumph über Rom, Byzanz und Jerusalem. Ausdruck religiöser Setzung wie weltlichen Machtanspruchs. Venedig, die Città Miracolosissima, hält, auch darin Jerusalem gleichend, für seine Besucher eine eigenartige Überraschung bereit. Der reale Ort ist anders, weniger märchenhaft, als die Vorstellung, welche die Besucher mitbringen. Die meisten kommen ja mit schon gestalteter Empfindung, wie es bei Thomas Mann heißt, und sind dann zunächst einmal irritiert, wenn sie feststellen müssen, dass die Stadt auf Distanz geht und sich verhüllt im Zauber aus Licht und Dunst, Wasser und Himmel. Den ganzen Tag in der Stadt verlaufen. Ich wollte Venedig einfangen, ich wollte es beschreiben. Jetzt bin ich hier im Mittelpunkt. In einem Kreis liegt es um mich herum. Ich stehe wie in einer Manege all dieser Herrlichkeiten und ich bin müde. Es fallen einem Bilder ein, die Bilder all der vielen Maler, die Venedig gemalt haben, die versucht haben, es in Farbe einzufangen. Und die Stadt ist nicht einzufangen. Jetzt verschleiert sie sich. Wolfgang Köppen in seinem Buch »Ich bin gern in Venedig, warum?« und Jean-Paul Sartre notiert über seine Empfindungen bei der Ankunft in Venedig: Heute Abend setzt sich Venedig sehr gut zur Wehr. Diese Stadt lässt sich nicht vereinnahmen, nicht in Besitz nehmen. Im Gegenteil, sie wirft den Besucher, der sie in allen ihren labyrinthischen Verzweigungen wahrzunehmen und zu begreifen versucht, aus der Bahn, verweist den Menschen auf sich selbst. So ist es mir immer wieder ergangen, seit meinem ersten Besuch im Jahr 1958. Damals war ich Student in Innsbruck, und mich lockte das nahe Italien, das ich bis dahin nur aus Büchern kannte. Trient, der Gardasee, Verona waren die ersten Stationen meiner Reise. Dann kam Venedig. Die Stadt hat mich bis heute nicht mehr losgelassen. Früh schon empfand ich, in Venedig bin ich mir selber auf der Spur. und fand mich bei Sartre bestätigt, der zu der Einsicht kommt, das einzige Mittel, eine Stadt ein wenig zu besitzen, sei, seine persönlichen Probleme darin herumgeschleppt zu haben. In seinem fragmentgebliebenen Reisebuch Königin Albemarle oder Der letzte Tourist schreibt Sartre: Es gibt wohl keine Stadt, in der Schönheit und Verfall so dicht beieinander liegen. Das erzeugt einen Mangel an Realität, der die Stadt unheimlich macht und sie wirken lässt wie ein Trugbild, das sich im Wasser spiegelt. Es gibt eine Verlassenheit in Venedig, als wären seine Wonnen nur gemalt, als dauerte die Präsenz des Himmels und des Wassers bis in sein Labyrinth fort. Venedig ist eine der ganz wenigen Städte, die mir das Gefühl geben, in ihr gelebt zu haben. 1934 war ich dort wahnsinnig und unglücklich. Ich bin eine ganze Nacht dort herumgelaufen, verfolgt von einem gewaltigen Hummer, der hinter mir seine Scheren wetzte. Ich habe nie in meinem Leben an Selbstmord gedacht, aber in jener Nacht fürchtete ich, daran zu denken. Ich bin an einem kleinen Kanal stehen geblieben. Mir gegenüber tauchten Palazzi ins Wasser. Ihre sämtlichen Fenster waren offen und dunkel. Ich hörte ein seltsames Röcheln, das Ähnlichkeit mit einem Brüllen hatte. Es war ein Typ, der in einem Fürstenzimmer jenseits des Wassers schnarchte. Seit jener Nacht fühle ich mich in Venedig zu Hause. Die Ankunft in Venedig ist jedes Mal wieder der Beginn eines Abenteuers, dessen Ausgang ungewiss ist. Und es gibt immer wieder Augenblicke, denen man Dauer verleihen möchte. So ergeht es zum Beispiel Gustav Aschenbach in der unwahrscheinlichsten der Städte. Thomas Mann lässt ihn in seiner Erzählung Der Tod in Venedig einen solchen Augenblick erleben. Wer hätte nicht einen flüchtigen Schauder, eine geheime Scheu und Beklommenheit zu bekämpfen gehabt, wenn es zum ersten Male oder nach langer Entwöhnung galt, eine venezianische Gondel zu besteigen? Das seltsame Fahrzeug, aus balladesken Zeiten ganz unverändert überkommen und so eigentümlich schwarz, wie sonst unter allen Dingen nur Särge es sind, es erinnert an lautlose und verbrecherische Abenteuer in plätschernder Nacht. Es erinnert noch mehr an den Tod selbst, an bare und düsteres Begängnis und letzte schweigsame Fahrt. Und hat man bemerkt, dass der Sitz einer solchen Barke, dieser sargschwarz lackierte, mattschwarz gepolsterte Armstuhl, der weichste, der erschaffenste Sitz von der Welt ist? Aschenbach ward es gewahr, als er zu Füßen des Gondoliers seinem Gepäck gegenüber, das am Schnabel reichlich beisammen lag, sich niedergelassen hatte. Die Ruderer zankten immer noch, rau, unverständlich, mit drohenden Gebärden. Aber die besondere Stille der Wasserstadt schien ihre Stimmen sanft aufzunehmen, zu entkörpern, über der Flut zu zerstreuen. Es war warm hier im Hafen. Lau angerührt vom Hauch des Scirocco, auf dem nachgiebigen Element in Kissen gelehnt, schloss der Reisende die Augen im Genusse einer so ungewohnten als süßen Lässigkeit. Die Fahrt wird kurz sein, dachte er, möchte sie immer währen. In leisem Schwanken fühlte er sich dem Gedränge, dem Stimmengewirr entgleiten. Der Wunsch, dem Augenblick Dauer zu verleihen, kommt einem in Venedig beinahe auf Schritt und Tritt. So ist zum Beispiel das Gleiten mit einer Gondel durch die Kanäle für das Liebespaar in Hans-Josef Ochtels Roman Im Licht der Lagune höchste Glückseligkeit. So glitten sie tagelang durch die Kanäle der Stadt. Sie nahmen nicht wahr, was draußen geschah. Sie spürten nur das langsame Verfallen des Lichts und das frühe Dämmern am Abend. Sie hörten die schwächer werdenden Rufe, bis schließlich nur noch das Geräusch des Wassers zu hören war, diese reine Monotonie, in der ihre Bewegungen ausklangen, müde und selig. Mit dem Wunsch, dem Augenblick Dauer zu verleihen, geht indes die Wahrnehmung einher, dass diese Stadt vom Zerfall bedroht ist. Keines der gut gemeinten Programme zu ihrer Rettung wird den Untergang wahrscheinlich aufhalten können. Im Wasser altert Venedig zusehends. Es ertrinkt. So erschien es Sartre schon vor bald 70 Jahren. Im Wasser sieht er das Bild einer Ruine, die freilich nicht auf die Antike verweist, wie der Untergrund von Rom, und auch nicht auf das Quattrocento, sondern auf die Zeiten der Barbarei. Das Wasser spiegelt den Verfall der römischen Welt, die Angst und die Flucht. Wenn man nach Venedig zurückkommt, sieht man das Wasser des Canal Grande vor dem Hintergrund dieser wilden, düsteren Bilder. Venedig bleibt die Angst, die Trennung, die Verteidigung gegen das Land. Es wiederholt durch dieses fortwährende Verschieben seiner Millionen Glassplitter, dass es einen von Steinen überdeckten, uralten Tod umherbewegt, das Zersplittern des Imperiums in tausend Stücke und diese öden Gefilde, in denen die Barbarentruppen umherirrten. Auf 110 Inselchen aus Sand und Ton haben die Venezianer ihre Salons, ihre Geheimgänge, ihre Verliese erbaut. Dieser schlammige, wimmelnde Schlick ist getarnt. Kaum einmal im Jahrhundert bewegt er sich und ruft den Einsturz eines Campanile hervor, der sofort wieder aufgebaut wird. Aber die giftige Barbarei ist noch da. Es ist das Wasser, das glatte und tote Wasser, das seine kalten Arme zwischen den Häusern hindurchstreckt. Das Wasser in Venedig ein Totenwasser? Spätestens jetzt sind einige Fakten aus der Geschichte Venedigs anzuführen. Es waren Flüchtlinge, die das Inselreich der Lagune als erste besiedelten. Sie kamen in mehreren Fluchtwellen aus den christlichen Städten Aquileia und Padua. Nach dem Untergang des Weströmischen Reiches, nach der Belagerung Oberitaliens durch die Westgoten und die Hunnen, bei der Einnahme der Stadt Aquileia durch den Hunnenführer Attila, schließlich auf der Flucht vor den Gräueltaten und Verwüstungen der barbarischen Langobarden im Jahr 580 nach Christus. Alle diese Schrecken führten zu Siedlungsaktionen auf den größeren Inseln und dem heutigen Lido. Dabei wurden aus Ackerbauern, Patriziern und Landadligen Schiffsbauer, Kaufleute und Seefahrer. Im Schutz der Lagune, ihrer Untiefen und Sandbänke und der ungehinderten Öffnung zum Meer konnte Venedig seinen uneingeschränkten Aufstieg nehmen. Dieses Geschlecht hat sich nicht zum Spaß auf diese Inseln geflüchtet. Es war keine Willkür, welche die folgenden trieb, sich mit ihnen zu vereinigen. Die Not lehrte sie, ihre Sicherheit in der unvorteilhaftesten Lage zu suchen, die ihnen nachher so vorteilhaft ward und sie klug machte, als noch die ganze nördliche Welt im Düstern gefangen lag. Ihre Vermehrung, ihr Reichtum war notwendige Folge. Nun drängten sich die Wohnungen enger und enger, Sand und Sumpf wurden durch Felsen ersetzt. Die Häuser suchten die Luft wie Bäume, die geschlossen stehen. Sie mussten an Höhe zu gewinnen suchen, was ihnen an Breite abging. Der Venezianer musste eine neue Art von Geschöpf werden, wie man denn auch Venedig nur mit sich selbst vergleichen kann. Johann Wolfgang Goethe am 5. Oktober 1786 während des zweiwöchigen Venedig-Besuchs, der zu seiner italienischen Reise dazugehörte. Und der französische Historiker Fernand Braudel schreibt: Wasser, Wasser überall. Es ist der Stoff, der Werkstoff der Stadt. Vor allem das Wasser der Lagune, die Urmutter Venedigs ist. Aber wer weiß das schon? Selbst die glanzvollsten Kanäle, deren Bild in unseren Erinnerungen leuchtet, sind Folgeerscheinungen, sind nicht Ursache. Die Lagune ist der Raum des venezianischen Lebens, der venezianischen Geschichte. Die Lagune sein Schirm, die Lagune, die es mit der Flut bedrängt und mit der Ebbe ausfegt. Das Tor zur Welt. Das Tor zur Welt, das war Venedig in der Tat einmal. Eine Gruppe von Kaufmannsfamilien nutzte die einmalige Insellage für ihre Flotte und schuf die vielbewunderte unabhängige Stadtrepublik. Im Namen des geflügelten Löwen, dem Symboltier des Evangelisten Markus, unter dessen Schutz die venezianische Flotte segelte. Die Reliquien des Evangelisten, die unter dem Hauptaltar der Basilika di San Marco ruhen, stammen allerdings aus dem ägyptischen Alexandria. Sie wurden dort im Jahr 827 von zwei venezianischen Kaufleuten geraubt und in die Lagunenstadt gebracht. unter dem Schutz und Stadtpatron gediehen Prestige und Einfluss der Kaufmannsrepublik bestens. Selber nie kirchlicher und weltlicher Macht ganz untertan, wurde Venedig in seiner Blütezeit zur Königin der Adria, zur Beherrscherin des Mittelmeeres, nachdem es 1381 Genua besiegt hatte und für länger als ein Jahrzehnt sämtliche Städte und Staaten Europas überragte. Venedig hat die Fäden, Goldfäden, in der Hand. Es ist die Hauptstadt der Dukaten und Zechinen, des afrikanischen Goldes und der Gelder Mitteleuropas. Es ist die Metropole des Pfeffers, der Gewürze, der Drogen, der Seide, die Kapitale der Baumwolle. Venedig macht sich alles zu eigen, verkauft alles weiter. Diese Ausbeutung, diese Plünderung der Welt scheint unaufhaltsam und unbefristet zu sein. Doch eines schönen Tages muss Venedig seine Rolle abgeben. Das Zepter wird nacheinander an Antwerpen, von Antwerpen an Amsterdam, von Amsterdam an London, von London an New York übergeben. Für den Aufstieg und die Größe Venedigs gibt es viele Ursachen. Fernand Braudel nennt die wichtigsten: Fleiß eines arbeitsamen Volkes, die Besonnenheit einer vernünftigen Regierung, die Zufälle der Geschichte und einige scheußliche Gewalttaten. Venedig konnte nur wachsen, indem es sich von den Märkten, den Willfährigkeiten und Schwächen des Oströmischen Reiches näherte und ihm seine Leistungen aufzwang. Es zerfraß das Riesengebäude von innen, so wie Termiten ein Gebälk aushöhlen. Es war Venedig, das den vierten Kreuzzug nach Konstantinopel umlenkte. Die Plünderung der Stadt 1204, diese Orgie des Kapitalismus und die Zerstückelung des Reichs begründen seine Größe. Die Begüterten werden noch reicher, die oligarchische Regierung verschließt sich noch mehr in sich selbst. Venedigs Größe und Macht verringerte sich mit der allmählichen Verlagerung des Welthandels vom Mittelmeer zum Atlantik und durch den Aufstieg der Nationalstaaten im 16. Jahrhundert. Dennoch blieb die Stadt bis ins 18. Jahrhundert hinein selbstständig mit einer Verfassung, die seit der Sedata des Großen Rates von 1297 nicht verändert worden war. Venedig war der einzige Stadtstaat in Europa, der seine politische Autonomie gegen die Nationalstaaten behaupten konnte, bis zur Niederlage gegen Napoleon und zum Vertrag von Campo Formio 1797. Das ist lange her. Geblieben ist der Mythos Venedig, seine scheinbare Zeitlosigkeit. Bilder von einst und Bilder von heute verschmelzen miteinander und evozieren den Eindruck, in dieser Stadt habe sich nichts geändert und könne sich auch nichts ändern. Von einem Wunder, jedenfalls von einer Überraschung, spricht Braudel. In Venedig vergeht die Zeit nicht wie anderswo. Ein Zauber hat die Stadt der Zeit enthoben. Wir altern. In ihr hingegen, so scheint es, bewegt sich nichts. Wird nichts alt. Braudel wie Sartre versuchen in immer neuen Anläufen die besondere Zeitlosigkeit Venedigs zu deuten. Andere Städte, beispielsweise Rom, errichteten auf ihren Vergangenheiten immer wieder neue Gegenwarten. Venedig, diese ewig untergehende, bodenlose Stadt, lässt die eigene Gegenwart immerzu in Vergangenheiten versinken und tilgt auf diese Weise die Differenz der Zeiten. Venedig ist eine Welt für sich. Das tatsächliche Bild der Stadt und ihr Traumbild, das unserer Fantasie entspringt, durchdringen einander, und zwar gleichzeitig. Das ist das Verrückte für die Besucher der Stadt. Nirgendwo sonst, außer vielleicht in Holland, vermengen sich für das Auge in ein und derselben Erinnerung die Farben, das Licht, die Gestaltung eines Bildes aus dem 15. oder 16. Jahrhundert mit jenen, denen man Minuten später wieder begegnet, wenn man das Museum verlassen hat. Das vertraute Zeichenvokabular des heutigen Venedig lässt sich bei Carpaccio oder Canaletto wiederfinden, bei Guardi oder Tiepolo und manch anderen, weniger berühmten, die die Fresken in den venezianischen Lusthäusern schufen. Ob reales Bild, Traumbild, Trugbild oder auch Mischung dieser Bilder, eine Erscheinung bleibt stets gleich. Das Labyrinth um Rialto, den alten Zufluchtsort, der einst die Gründung Venedigs begünstigte und seine wirtschaftliche Macht begründete. Das Gewirr der Gassen, so schmal und verwinkelt, dass man ihre Breite mit ausgestreckten Armen messen kann. Die Enge erzeugt Langsamkeit. Venedig zwingt dem Besucher ein bedächtiges Gehen auf und er kann gar nicht anders, als es annehmen. Manchmal, so der Schriftsteller Hans-Josef Ochteil, erinnert ihn die ganze Stadt an eine Gondel. An eine dunkle, schwankende Kabine auf einer Gondel. Ein winziges, geschmücktes, dahintreibendes Kästchen im Meer. Zu den Venedig-Bildern in unseren Köpfen gehören auch die Bilder der Fest- und Theaterstadt, der Stadt des Karnevale. Weltpolitisch keine Größe mehr, dennoch selbstständig geblieben und nicht arm geworden, wird Venedig im 17. und 18. Jahrhundert zum Ort rauschender Feste und Opernspektakel. Die Vergnügungssüchtigen aus ganz Europa zieht es in die Lagunenstadt, die sich in einer Art von Dauerinszenierung als Kulturmetropole präsentiert. Theater, Konzerte, die Feste der Schutzheiligen, Geburtstage, Taufen und Hochzeiten, der Empfang illustrer Gäste. Lauter gute Gründe, sich zu vergnügen. Das Publikum verlangt unablässig nach Neuigkeiten. Vivaldi komponiert wie rasend. Benötigt er einen Text, so wird der ihm auf der Stelle von Goldoni geliefert. Der berühmteste Maler, Giambattista Tiepolo, ist ebenfalls ein Repräsentant dieser Atemlosigkeit. Die Spätblüte Venedigs währt bis 1797, bis zum Einfall der napoleonischen Armee, die das Ende der politischen Autonomie der Lagunenstadt besiegelt. Aber selbst Niederlagen weiß Venedig noch zu feiern. Eine solche Feier fand zum Beispiel am 12. Mai 1797 statt. Anlass: vor 200 Jahren verbrannte Napoleon das goldene Buch der Stadt und ließ das Prunkschiff des Dogen, den Bucintoro, zerstören. Von ihm aus, vom Bucintoro, vermählte sich einst der Doge jeweils am Himmelfahrtstag mit dem Meer, indem er einen Ring ins Wasser warf. Ein Akt von tiefer Symbolkraft. Goethe hat das Prunkschiff des Dogen noch mit eigenen Augen gesehen. Um mit einem Wort den Begriff des Bucentaur auszusprechen, nenne ich ihn eine Prachtgaleere. Der Ältere, von dem wir noch Abbildungen haben, rechtfertigt diese Benennung noch mehr als der Gegenwärtige, der uns durch seinen Glanz über seinen Ursprung verblendet. Ich komme immer auf mein Altes zurück. Wenn dem Künstler ein echter Gegenstand gegeben ist, so kann er etwas Echtes leisten. Hier war ihm aufgetragen, eine Galeere zu bilden, die wert wäre, die Häupter der Republik am feierlichsten Tage zum Sakrament ihrer hergebrachten Meerherrschaft zu tragen. Und diese Aufgabe ist fürtrefflich ausgeführt. Das Schiff ist ganz Zierat, also darf man nicht sagen, mit Zierat überladen. Ganz verguldetes Schnitzwerk, sonst zu keinem Gebrauch, eine wahre Monstranz, um dem Volke seine Häupter recht herrlich zu zeigen. Wissen wir doch, das Volk, wie es gern seine Hütte schmückt, will auch seine Obern prächtig geputzt sehen. Dieses Prunkschiff ist ein rechtes Inventarienstück, woran man sehen kann, was die Venezianer waren und sich zu sein dünkten. Heute, rund 200 Jahre später, ist es der Bürgermeister von Venedig, der alljährlich am Himmelfahrtstag die symbolische Hochzeit mit dem Meer feiert. Adriatisches Meer, empfange diesen Ring zur ewigen Herrschaft. Zum Mythos Venedig hat ohne Zweifel auch das Fest der Masken und Verkleidungen beigetragen. Auch wenn der in unserer Zeit eher künstlich wiederbelebte venezianische Karneval, den Napoleon einst verboten hatte, kaum Ähnlichkeit mit dem tollen Maskentreiben des feudalbarocken Europa aufweist, bis heute besitzt die Maskerade eine zweifache zwiespältige Bedeutung. Sie verbirgt und offenbart. Im Reigen der Masken wollte man früher das Totengesicht einer untergehenden Stadt erblicken. Auch heute noch wählen Menschen das Traumgesicht von Venedig als Ort ihrer Fluchten. Venedig, die schöne Fremde, lockt mit liebes- und todessüchtigen Phantasmen. Auf der Grenze zum Orient verkörpert Venedig das uneindeutige, geheimnisvolle Fremde. Ernst Bloch beschreibt das so. Während Florenz und Rom, auch so völlig unklassische Städte wie Verona, Genua, weiterhin der Dürer-Goethe-Perspektive unterlagen und sie zu erfüllen schienen, ist Venedig Kraft seines Wassers und seiner vordringlichen, fast buchstäblichen Orientbezüge der Ort geworden, wohin gerade die unklassischen, die ausschweifenden, die fantastischen Süchte des Nordens geflohen sind. Lange vor der Romantik. In den Nachtgedanken der Romantiker erscheint Venedig als Stadt der Verzweiflung und des Todes. An Venedig entzifferten sie die Ikonographie der Verzweiflung. Ein Gedicht von August von Platen trägt denn auch den Titel »Tiefe Verzweiflung«. Wenn tiefe Schwermut meine Seele wieget, mag's um die Buden am Rialto flittern. Um nicht den Geist im Tande zu zersplittern, such ich die Stille, die den Tag besieget. Dann blick ich oft, an Brücken angeschmieget, in öde Wellen, die nur leise zittern, wo über Mauern, welche halb verwittern, ein wilder Lorbeerbusch die Zweige bieget. Und wann ich, stehend auf versteinten Pfählen, den Blick hinaus ins dunkle Meer verliere, dem Fürder keine Dogen sich vermählen, dann stört mich kaum im schweigenden Reviere, heerschallend aus entlegenen Kanälen, von Zeit zu Zeit ein Ruf der Gondoliere. Gleichermaßen Fluchtort und Inspirationsquelle ist die nächtliche Stadt für Richard Wagner, der hier am zweiten Akt seiner Oper Tristan und Isolde arbeitet. In einer schlaflosen Nacht, wo es mich gegen 3 Uhr des Morgens auf den Balkon meiner Wohnung hinaustrieb, hörte ich denn auch zum ersten Male den altberühmten Naturgesang der Gondolieri. Mich dünkte, ungefähr von dem eine kleine Viertelstunde entfernten Rialto her den ersten, wie raue Klage klingenden Anruf durch die lautlose Nacht zu vernehmen. Aus wiederum weiterer Entfernung ward diesem von anderer Richtung her gleichmäßig geantwortet. In oft längeren Pausen wiederholte sich dieser merkwürdig melancholische Dialog, welcher mich zu sehr ergriff, als dass ich seine jedenfalls sehr einfachen musikalischen Bestandteile in meinem Gedächtnis hätte fixieren können. Als ich einmal spätes nachts durch den düsteren Kanal heimfuhr, trat plötzlich der Mond hervor und beleuchtete mit den unbeschreiblichen Palästen zugleich den sein gewaltiges Ruder langsam bewegenden, auf dem hohen Hinterteil meiner Gondel ragenden Schiffer. Plötzlich löste sich aus seiner Brust ein dem Tiergeheul nicht unähnlicher, von tief her anschwellender Klagelaut, und dieser mündete sich nach einem lang gedehnten O in den einfach musikalischen Ausruf Venezia. Dem folgte noch einiges, wovon ich aber infolge der großen Erschütterung, die ich empfand, keine deutliche Erinnerung bewahrt habe. Die hiermit zuletzt berührten Eindrücke waren es, welche Venedig während meines Aufenthaltes daselbst für mich charakterisierten und bis zur Vollendung des Aktes von Tristan mir treu blieben, ja vielleicht die schon hier entworfene lang gedehnte Klageweise des Hirtenhornes im Anfange des 3. Aktes mir unmittelbar eingaben. Nachtseiten einer Stadt, Nachtseiten mit tierhaften Klagelauten des Gondoliere, von Wagner in den Klang seiner Musik gebannt. anders als bei anderen Städten ist der Untergrund von Venedig nicht begehbar. Oberhalb des Wassers zeigt sich die Stadt in ihrer einzigartigen Schönheit, aber unterhalb des Wassers lagen Schlamm und Fäulnis, die reine Unordnung, wie Sartre befand. Das Wasser in Venedig ist kein Wasser. Es ist 100 Dinge auf einmal. Es ist ein Tier mit Pusteln, eine giftige Pflanze, eine Glasfläche über einem ekelhaften Schwarz. Es ist Eiter. Es ist die zwischen die Ordnung eingeengte reine Unordnung. Es ist das sanfte Gleiten des Nichts zwischen den Klippen des Seins. Es ist der Geist. Es ist das moribunde Venedig, das Sartre in sich aufnimmt und beschreibt, ein Venedig, das im Jahre 1934 seinem Gemütszustand entspricht. Für ihn, den Mann des Fortschritts, der keinerlei Sympathien für die Dogen und Kaufleute hegt, die es erbauten, kann Venedig nur etwas Altes, Ungehöriges, ein wenig Unheilbringendes sein, das dem Untergang geweiht ist. So urteilt Arlette El-Kaim Sartre, die Herausgeberin des erwähnten fragmentgebliebenen Reisebuches. Der Sicht Sartres stellt sie ihre Sicht von Venedig entgegen. Aber die Schönheit Venedigs und sein Geheimnis sind unwiderlegbar. Durch das bloße Gehen, zu dem es den Touristen zwingt, stellt es ihn schon in Frage, stößt seine Gewissheiten um und lässt ihn sich nach den Anfängen der Welt sehnen, als der Mensch seine eigenen Wege entwarf. Richard Wagner faszinierte Venedig als außergewöhnlicher Klangraum. Ihm vermittelte sich das Stadterlebnis nicht nur über das Auge, über die Architektur, sondern nachdrücklich auch über das Ohr. Ernst Bloch bestätigte diese Wahrnehmung. Noch 100 Schritte vom Teatro Fenice ist die Opernlust vernehmbar, welche dort stattfindet im Liebesduett. Und nirgends findet sie ungestörter ihre Umwelt, ihren Widerhall. So ruhig ist die durch und durch bewohnte Stadt, so sehr lässt sie der Musik Raum. Wasser schlägt an die Theatertreppen, an die Treppen und Mauern der Häuser. Diesen Resonanzraum formt das Labyrinth der Gassen und Plätze. Es ist ein Raum, in dem Töne, Stimmen und Geräusche sich fern ihres Ursprungs begegnen und miteinander in einen Dialog treten. Es ist das Gespräch zwischen Wasser und Stein, das so nur in Venedig stattfindet, als eine mit dem Gehen aufs Engste verknüpfte Wahrnehmung. Hat Sartre recht mit seinem Urteil, im Wasser altere Venedig zusehends, ja, es ertrinke? Ist es nicht dieses immer wieder beschriebene Szenario vom Untergang, das der Stadt ihre dauerhafte Aufmerksamkeit sichert und ihren Ruhm von einer Generation an die nächste weiterreicht? Die Anrufung des Untergangs gehört zum Mythos Venedig wie Wasser und Stein. Doch an den Realitäten kann niemand vorbeisehen. Die Bevölkerung der Stadt nimmt zusehends ab. 1951 lebten noch 170.000 Menschen. In Venedig heute sind es weniger als 70.000. Ein Drittel der Bewohner ist im Rentenalter, nur ein Zehntel ist jünger als 20 Jahre. Billigere Wohnungen und Arbeitsplätze locken die Menschen aufs Festland, vor allem in die unmittelbare Nachbarschaft, in den Industrieort Mestre. Die Anstrengungen der Stadtverwaltung gelten der Bekämpfung des Hochwassers, das die Existenz der Stadt bedroht. L'Acqua Alta ist eine Erscheinung des 20. Jahrhunderts in Venedig, hervorgerufen durch die Ausbeutung der unterirdischen Gasvorkommen und die Entnahme von Wasser aus der Lagune für den Industriemoloch Mestre. Die Folge: der Lagunenboden sinkt. Schlimmer noch als das Wasser an sich ist der Wellenschlag, der durch die Motorboote verursacht wird. Mit jeder Welle schlägt ein Gewicht von 1,5 Tonnen gegen die Mauern und zerstört allmählich die Holzpfähle unter den Palazzi, die Fundamente, den Marmor, die Palazzi selbst. Das Element Wasser, das einst den Menschen Zufluchtsort und Herrschaftsraum war, ist längst zur Bedrohung geworden. Goethe konnte in seiner Venedig-Beschreibung noch den Rat geben: Was Menschenwitz und Fleiß ersonnen und ausgeführt, muss Klugheit und Fleiß nun erhalten. Das hatte 1786 durchaus Aussicht auf Erfolg. Heute mutet Goethes Ratschlag wie ein frommer Wunsch an, dem die Erfüllung versagt bleiben muss. Dazu der italienische Stadthistoriker Leonardo Benevolo: Fremde Spekulationsinteressen, die sich den Verfall der Stadt zunutze machen, sind stärker als die Interessen der Bewohner und stärker noch als die kulturellen Interessen der ganzen Welt. Es fehlt weder an Geld noch an sonstigen Mitteln, und trotzdem kann diese Stadt im Herzen Europas, so berühmt sie auch sein mag, nicht als funktionierendes Gemeinwesen gerettet werden. Die Stadt wird zusehends zu einer unbelebten Kulisse, verbraucht durch eine moderne Kulturform, den Tourismus. Dieser pessimistischen Sicht von Leonardo Benevolo hat Fernand Braudel entgegengehalten, gerade der Niedergang Venedigs habe zur Besonderheit der Stadt beigetragen. Indem Venedig sich die heutigen Lebensformen, von denen es umzingelt ist, gerade nicht zu eigen gemacht habe, sei Venedig sich treu geblieben. Treu seiner zweiten Blüte, der seiner Festlichkeiten, seiner Stille, seiner Offenheit für die heftigsten und einfachsten Leidenschaften, zu lieben, glücklich zu sein, zu träumen. Anders als Triest und Genua hat sich Venedig in der Tat dem Los postindustrieller Entwicklung versagt, in der Fülle und im Dreck einer wuchernden Industrie zu versinken. Venedig hat Mestre Arzmenetekel vor Augen und ist nicht unberührt. Von dieser aus dem Boden geschossenen Nebenbuhlerin, die sauertöpfisch und gefährlich, plump am Rande der Lagune sich breit macht, fett geworden durch den Handel und den Umschlag von Erdöl. Wer sich die Zukunft Venedigs ausmalt, kommt an Torcello nicht vorbei, wo alles einmal begonnen hat. Wo Menschen Zuflucht fanden vor dem Ansturm der Barbaren und anfingen, Städte zu bauen. Bei Torcello soll die Stadt Altino auf dem kühlen Meeresgrund liegen. Torcello, einst eine reiche Stadt, verfiel, weil die hydrographischen Bedingungen in der Lagune sich änderten, totes Wasser entstand, die Stadt umschloss und zum Ödland machte. Auf dem ehemaligen Marktplatz wächst heute Gras. Die gesundheitsschädlichen, malariaträchtigen Dünste taten ein Übriges, sodass die Stadt im 18. Jahrhundert endgültig aufgegeben wurde. Von der einst lebendigen Vergangenheit künden noch der ehrwürdige Rundbau der Kirche Santa Fosca aus dem 8. Jahrhundert und der Dom mit seinen Mosaiken aus dem 13. Jahrhundert. Heute ein beliebtes Ausflugsziel für Touristen, ein lohnendes Ziel, befinden sich doch die wertvollsten Mosaiken Venedigs nicht auf dem Festland in San Marco, sondern in der Kathedrale auf der Insel Torcello. Hier auf Torcello bekommt der Besucher eine Ahnung davon, wie das Schicksal Venedigs aussehen könnte. So gewiss es ist, dass Städte Symbole des Widerstands gegen die Zerstörung sind und die am längsten dauernden, von Menschen geschaffenen Strukturen darstellen, so nah und einsichtig ist doch auch der Gedanke vom allmählichen Verschwinden solcher Strukturen menschlicher Zivilisation. Auch Städte sollten sterben dürfen und nicht um jeden Preis konserviert werden. Aufheben können wir den Prozess des Verschwindens nicht. Wir können ihn nur beschleunigen oder verzögern. Konservierung aber bringt den historischen Zeitablauf eines Gebäudes zum Stillstand und vernichtet damit seine biografische Einmaligkeit. Vor dem Zerfall von Gebäuden, architektonischen Ensembles und Städten steht die stufenweise Ausformung der Ruine. In ihr, in der Ruine, ist die Gegenwart des Untergangs aufgehoben. Wer in Venedig lebt, weiß das, und als Besucher kann man davor die Augen nicht verschließen. Sterben ruft Trauer hervor. In Venedig trauern wir, weil wir insgeheim wissen, dass wir das Gesamtkunstwerk, das die Stadt ist, nicht werden festhalten können. In ihrem Roman mit dem Titel Aqua Alta, Commissario Brunettis fünfter Fall, gibt die in Venedig lebende amerikanische Sprachlehrerin und Autorin Donna Leon ein anschauliches Beispiel für den allmählichen Verfall einstiger Herrlichkeit. Als Brunetti eine Viertelstunde später die Questura verließ, hatte er seine Gummistiefel an und seinen Schirm dabei. Er wandte sich nach links in Richtung Rialto-Brücke, bog aber dann rechts ab und gleich wieder links und ging kurz danach über die Brücke, die auf den Campo Santa Maria Formosa führte. Direkt vor ihm, auf der anderen Seite des Campo, stand der Palazzo Priuli, leer, solange er zurückdenken konnte. Zankapfel in erbitterten Auseinandersetzungen um ein strittiges Testament. Während Erben und mutmaßliche Erben darüber stritten, wem er gehörte oder gehören sollte, widmete der Palazzo sich seinem Verfall. Mit einer Sturheit, die sich um Erben, Ansprüche und Gerechtigkeit nicht kümmerte. Lange Roststreifen verliefen von den Eisengittern, die ihn vor unbefugtem Zutritt schützen sollten, an seinen Mauern herunter, und das Dach hatte sich verzogen und verworfen und hatte hier und dort Risse, durch die der Regen in den schon so vielen Jahren verschlossenen Dachboden sickerte. Brunetti, der Träumer, hatte sich schon oft vorgestellt, dass der Palazzo Priuli der ideale Ort wäre, um eine verrückte Tante einzusperren, eine aufsässige Ehefrau oder eine widerspenstige Erbin. Während er als der nüchtern und praktisch denkende Venezianer die vorzügliche Immobilie darin sah und die Fenster betrachtete, hinter denen sich die Räume in Wohnungen, Büros und Ateliers unterteilten. Restaurierung bekommt in Venedig den Charakter einer Sisyphusarbeit. Es gibt Firmen, die den ewigen Auftrag haben, ein Palazzo gegen das ewige Zerstörungswerk von Zeit und Fluten zu schützen. Der Palazzo bleibt ewige Ruine. In Venedig erleben wir die Sehnsucht nach der Ruine. Im Allgemeinen schätzen wir ja Ruinen und Ruinöses nicht. In Venedig tun wir es. Träumen wir hier noch einmal den Traum von einer vollkommenen Welt, wie sie in Europa über Jahrhunderte hin erträumt wurde? Das Verschwinden von Schönheit, Maß und Harmonie löst zuweilen einen Schub utopischer Energie aus. Venedig ist dafür ein Beispiel. Der ehemalige Bürgermeister von Venedig, der Schriftsteller und Philosoph Massimo Cacciari, hatte während seiner Amtszeit damit begonnen, jenseits von historisierenden Phantasmagorien die Wiedergeburt Venedigs zu realisieren, sozusagen Venedig 2000 zu kreieren. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung kommentierte diesen Kraftakt so: Selbst den Brand des Teatro La Fenice hat er der Deutung als Untergangsfanal entzogen und durch das internationale Rekonstruktionsprojekt zum Symbol der Wiedergeburt gemacht. Nun wird der Bürgermeister dieses neuen, alten Venedig, das ans Internet geht und noch einmal an seine Geschichte als Knotenpunkt des Handels und der Informationsströme anknüpfen will, zu einer Figur von überregionaler Bedeutung in der italienischen Innenpolitik. Schon trägt er in den Zeitungen gelegentlich den Beinamen der Doge. Wer wie einst Venedig eine Hauptrolle in Europa gespielt hat, behält diesen Gestus. Er gehört zur Inszenierung dieser Stadt. In ihrer Schönheit und im sichtbaren Ausdruck der Vergänglichkeit dieser Schönheit bleibt Venedig die Città Miracolosissima, die in all ihrer Rätselhaftigkeit den Menschen eine Utopie zu vermitteln scheint. Den Aufschein einer wirklich menschlichen Stadt, in der sich der Mensch als ein Gehender erfährt wie sonst nirgends. Mit Städten ist es wie mit Träumen, sagt Marco Polo zu Kublai Khan in Italo Calvinos Roman. Alles Vorstellbare kann geträumt werden. Doch ist auch der unerwartetste Traum ein Bilderrätsel, das einen Wunsch oder dessen Kehrseite eine Angst birgt. Städte wie Träume sind aus Wünschen und Ängsten gebaut. Auch wenn der Faden ihrer Rede geheim ist, ihre Regeln absurd, ihre Perspektiven trügerisch sind und ein jedes Ding ein anderes verbirgt. Ich habe weder Wünsche noch Ängste, erklärte der Khan, und meine Träume sind vom Verstand und vom Zufall gefügt. Auch die Städte glauben, ein Werk des Verstandes oder des Zufalls zu sein, doch genügen weder der eine noch der andere, damit ihre Mauern stehen bleiben. Bei einer Stadt erfreust du dich nicht der 7 oder 70 Wunder, sondern der Antwort, die sie dir auf eine Frage gibt. Oder eine Frage, die sie dir stellt und dich zu Antworten zwingt, wie Theben durch den Mund der Sphinx. Weil wir endliche Wesen sind, empfinden wir die Abreise aus Venedig immer als endgültig, meint der russische Literaturnobelpreisträger Josef Brodsky, der 20 Jahre lang bis zu seinem Tod 1996 in New York und im Winter in Venedig lebte. Ein Abschied von hier ist ein Abschied für immer. Denn der Abschied ist eine Verbannung des Auges in die Provinzen der anderen Sinne. Im besten Falle in die Ritzen und Risse des Hirns. Denn das Auge identifiziert sich nicht mit dem Körper, sondern mit dem Gegenstand seiner Aufmerksamkeit. Und aus rein optischen Gründen bedeutet die Abreise für das Auge nicht, dass der Körper die Stadt verlässt, sondern dass die Stadt die Pupille im Stich lässt. Ähnlich bereitet das Verschwinden der Geliebten, insbesondere ein allmähliches, immer Schmerz. Egal wer sich und aus welchem peripatetischen Grund eigentlich wegbewegt. Wie die Welt beschaffen ist, ist die Stadt die Geliebte des Auges. Liebe ist ein selbstloses Gefühl, eine Einbahnstraße. Das ist der Grund, weshalb es möglich ist, Städte zu lieben, Architektur als solche, Musik, tote Dichter oder bei entsprechendem Temperament eine Gottheit. Denn Liebe ist ein Verhältnis zwischen einer Spiegelung und ihrem Gegenstand. Das ist es am Ende, was einen wieder zu dieser Stadt zurückbringt, wie die Flut die Adria bringt. Venedig dient der Schönheit, sagt Brodsky, und weist der Stadt eine besondere Rolle zu. Indem sie das Wasser striegelt, hebt die Stadt das Aussehen der Zeit, verschönert sie die Zukunft. Das ist die Rolle dieser Stadt im Universum. Ich werde weiterhin nach Venedig reisen, mir auf der Spur, mich verlieren in den engen Gassen, orientierungslos werden und doch zielstrebig an die mir liebsten Orte gelangen. Ich werde mich den trügerischen Verführungen Venedigs überlassen, in seinem Winterlicht und dessen Spiegelungen im Wasser träumen und den Tod nicht fürchten, dem hier aller Schrecken gebricht. Dahingleiten, nichts weiter. Die Geliebte des Auges. Der Mythos Venedig. Eine Reise durch Zeit und Raum. Sie hörten ein Feature von Alfred Paffenholz. Es sprachen Gabriele Blum, Gerhard Garbers und Alfred Paffenholz. Ton und Technik Heike Langguth und Monika Götz-Bellmer. Regieassistenz Wolfgang Sesko. Regie Gottfried von Einem. Redaktion Jörg-Dieter Kogel. Eine Produktion von Radio Bremen 2001.